schau im Städtchen nicht mehr nach den Mädchen. Für Gabi tu ich alles. Das wird euch neu sein, ich kann plötzlich treu sein. Für Gabi tu ich alles. Schön war das Wandern von einer zur anderen, doch tausendmal so schön ist es bei Gabi, bei meiner Gabi. Ihr solltet Gabi mal sehen, dann würdet ihr mich verstehen. Ich helf seit Wochen ihr täglich beim Kochen. Für Gabi tu ich alles. Ich trag auch munter den Mülleimer runter. Für Gabi tu ich alles. Schön war das Wandern von einer zu anderen, doch tausendmal so schön ist es bei Gabi, bei meiner Gabi. Ihr solltet Gabi mal sehen, dann würdet ihr mich verstehen. Einmal da bringe ich ihr goldene Ringe. Für Gabi tu ich alles. Dann will ich's wagen, ganz laut ja zu sagen. Für Gabi tu ich alles. Schön war das Wandern von einer zur anderen, doch tausendmal so schön ist es bei Gabi, bei meiner Gabi. Ihr solltet Gabi mal sehen. Da